Die Objekte im Vereinigten Eisenhüttenwerk Fanghe in der DEVRK, die sich bei der Produktion auf einheimische Rohstoffe stützen und modernisiert wurden, wurden am 24. Mai eingeweiht. An der feierlichen Veranstaltung nahmen der Vorsitzende des Ministerkabinetts Park Bong-ju, die Funktionäre der zuständigen Bereiche und die Mitarbeiter des Eisenhüttenwerkes teil. In seiner Einweihungsansprache unterstrich der Regierungschef Park Bong-ju, dass die wichtigen Produktionsprozesse des Vereinigten Eisenhüttenwerkes Fanghe dank der unermüdlichen Anstrengungen der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il für die Unabhängigkeit der Metallindustrie des Landes verselbstständigt und modernisiert worden seien, was auch getrennt davon undenkbar sei, dass Genosse Kim Jong-un die koreanischen Arbeiter als die heroische Arbeiterklasse von Kim Il-sung und Kim Jong-il betrachte und sie zur Schaffung des Malima-Tempos führe. Die Arbeiter des Eisenhüttenwerkes Fanghe sollten getreu dem Hauptgeist des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas den endgültigen Sieg im Aufbau eines starken sozialistischen Staates beschleunigen und dabei den Heldentum der Arbeiterklasse von Kim Il-sung und Kim Jong-il vollauf demonstrieren. Nach der Veranstaltung besichtigten die Teilnehmer die fertiggestellten Bauobjekte. Die hiesigen Arbeiter haben in einer kurzen Zeit rund 10 Objekte erfolgreich gebaut, die bei der Herstellung des Produktionssystems von Zuce-Eisen und bei der Modernisierung des Produktionsprozesses sehr wichtig sind.